Zum fünften Todestag von Genossen Kim Jong-il erschien jüngst auf der polnischen Internet-Homepage die Demokratische Volksrepublik Korea mit seinen Fotos das unvergängliche Klassewerk von Genossen Kim Jong-un. Durch die Durchsetzung des Kim Jong-il-Patriotismus den Aufbau eines mächtigen Vaterlandes beschleunigen.